Es war im November 1982, vor 35 Jahren, dass Rainer Trampert zum Bundesvorstandssprecher der Grünen gewählt wurde. Ein Amt, das er 5 Jahre bis 1987 ausübte. Der Mann, 1946 in Schleswig-Holstein in Dithmarschen geboren, gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Grünen, nachdem er vorher eine Zeit lang beim Kommunistischen Bund seine politische Heimat gehabt hatte. Trampert, freigestelltes Betriebsratsmitglied bei einem Ölkonzern, kandidierte in Hamburg für die Liste Wehrt euch, ehe er die Grünen mitgründete. Zusammen mit Thomas Ebermann war er ein Repräsentant des linken Flügels, der sich ständig mit den Realos rieb. So sehr, dass 1987 Trampert nicht wieder für das Amt des Bundesvorstandssprechers kandidierte, weil es ihm nach eigenem Bekunden schwerfiel, die gesamte Partei zu repräsentieren. Heute ist Trampert im linken Milieu weiter aktiv, vor allem als Publizist. Ich bin geboren und aufgewachsen in einem Reetdachhaus in Schleswig-Holstein hinter dem Nordseedeich mit ein paar Kühen, Schweinen und Hühnern. Und das hat mein Leben sehr geprägt, negativ. Es war ein proletarisches Elternhaus, in dem rund um die Uhr hatte man den Eindruck, gearbeitet wurde und auch Kinderarbeit normal war. Also wenn ich ein Fahrrad haben wollte oder eine neue Hose, dann musste ich erstmal zum Bauern und dort arbeiten gehen. Und geprägt hat mich das insofern, denke ich, dass ich stets dieser erstickenden Enge entkommen wollte. Ich habe die Stadt zum Beispiel als große Befreiung wahrgenommen, auch in einer Zeit, in der alle möglichen Linken von der Stadt wieder aufs Land zogen. Dann hatte man den Eindruck, dass an der Nordseeküste in Schleswig-Holstein nach 1945 alle bekennenden Nazis, die woanders kaum durch die Entnazifizierung geschlüpft worden wären, abgeladen wurden. Insbesondere als Lehrer. Ich hatte es praktisch nur mit Nazis zu tun. Das hat eine Dialektik gebracht zwischen Wenn die bunten Fahnen wehen und Heideröslein aus dem Radio und auf der anderen Seite den amerikanischen Rock'n'Roll. Dazwischen musste man sich dann orientieren. Es kam dann ein Lehrer, der von allen als Jude identifiziert worden war, sowas die Kinder halt von zu Hause mitbrachten. Und eines Tages in der Pause hatten einige Jungs, ich weiß nicht wer, eine große Gasflasche auf die Wandtafel gemalt, ein Pfeil hineingezogen und dazu geschrieben, schön Eich rein. Das heißt, er solle vergast werden. Der Lehrer kam in die Klasse, wischte das ab und ging in einen Nebenraum und kam vielleicht nach einer Viertelstunde mit verweinten Augen wieder zurück. Das machte damals Furore. Die Mädchenklasse las daraufhin mit einer jüngeren Lehrerin, Anne Frank, und ich weiß, dass ich mich damals ständig bei den Mädchen erkundigt habe, was Anne Frank ist, was das bedeutet und was sie diskutieren, weil mich das sehr interessierte und das andere mich sehr, sehr stark beschämt hatte. Meine Eltern waren geschieden, als ich 1 Jahr alt war. Ich lebte bei meiner Mutter und die musste, um uns durchzubringen, ständig arbeiten. Ich war also das typische Schlüsselkind, das den riesigen Vorteil hatte oder 2 Vorteile hatte. Ich hatte keinen Vater und dadurch blieb mir der Kasernenhofton, den andere Kinder zu Hause hatten, erspart. Und ich konnte meinen Tag relativ autonom gestalten, weil niemand da war, der mich bevormundete. Das führte dazu, dass andere Kinder liebend gern zu mir kamen und wir 100 Sachen organisiert haben. Fußballspiele, Turniere aller Art und was weiß ich. Viel Spaß gehabt bei mir auf dem Hof, weil keine Eltern da waren. Wurde ein Teil meiner Erziehung, so wie ich das heute sehe, vom amerikanischen Cowboy-Film übernommen. Also das Gewaltmonopol des Staates war noch unterentwickelt. Gegen Rinderbarone, Eisenbahn, Bankiers und Banden mussten Recht und Gesetz selbst in die Hand genommen werden. Sowas prägt zum Teil. Dann war ein großer Vorteil gegen die Enge des Deutschtums, gegen das alte Försterhaus und Heideröslein aus dem Radio, die Amerikanisierung, der amerikanische Rock'n'Roll, der Lässigkeit ins Leben brachte. Ich weiß noch, mein Onkel brachte mir einen Armeeparker aus amerikanischen Armeebeständen mit. Ich war riesig stolz. Wir wurden aber dann geschasst. Es war so etwas wie der frühe Punk oder ein frühes Punk-Erlebnis, weil wir aussahen wie Amerikaner in Jeans und die sogenannte Negermusik hörten und nicht zum Friseur gingen, ich wurde nicht mehr aufgestellt als guter Fußballspieler in der Fußballmannschaft. Wir haben uns letztendlich mit 3-4 Leuten im Dorf hinter der Friedhofsmauer getroffen und Rock'n'Roll gehört, unbehelligt, weil die Erwachsenenwelt sonst uns mit Repressalien überzogen hätte. Auch das hat sehr stark geprägt, glaube ich. Ich wurde dann, wie alle, im Alter von 17, 18 Jahren mit einer Einladung vom Kreiswehrersatzamt behelligt. Da kommt die nächste Prägung aus der dörflichen Geschichte. Bis zu uns hatte sich nicht herumgesprochen, dass man den Wehrdienst verweigern kann. Ich ging also hin und wurde, weil ich sportlich gut war, bei den Kampfschwimmern eingeteilt. Traf anschließend auf dem Flur einen Lehrkollegen, der sagte, er sei zum Bundesgrenzschutz gegangen, weil es dort das Dreifache an Geld gibt. Gleich wieder kehrt gemacht, habe mich abgemeldet bei den Kampfschwimmern, bin zum BGS gegangen. Und dort hatte ich sehr wichtige und sehr wesentliche Schlüsselerlebnisse. Ich war nämlich, als Benno Ohnesorg erschossen wurde, kaserniert und habe in der BGS-Kaserne im Fernsehraum gesessen, als die Meldung kam, Benno Ohnesorg erschossen. Das war der 2. Juni 1967. Ein Student auf der Anti-Schar-Demonstration in Berlin. Und die Hälfte der uniformierten BGS-Beamten, die sich im Fernsehraum aufhielten, stand auf und begrüßten den Tod mit dem Hitlergruß und riefen ein Student weniger. Ich habe eine Lehre als Industriekaufmann gemacht, ja. Also ich habe kein Abitur, ich habe Mittelschule und mit Mittelschule war es an der Nordseeküste das höchste der Gefühle, in dem größten Konzern eine Lehre beginnen zu können. Ich hatte gar kein Interesse an irgendeinem Beruf oder an eine Lehre. Im Grunde hat meine Mutter sich für mich beworben. Also jedenfalls hat sie alle Texte vorgeschrieben und ich habe dann das nachgeschrieben. Und so kam es zur Bewerbung in diesem Mineralekonzern, zu einer Aufnahmeprüfung von 2 Tagen, bei der ich ausgewählt wurde und halt zu einer Industriekaufmannlehre in der Raffinerie Heide. Damals die Deutsche Erdölaktiengesellschaft, später wurde sie von der amerikanischen Texaco übernommen. Meine engere Politisierung oder, wenn man so will, Ausbildung auch, begann dann im Betrieb. Es war zu der Zeit so, dass sehr viele, also Anfang 1970, der 70er Jahre, so, dass sehr viele 68er Bewegte in die Betriebe strömten und dort weiter Politik machten und so traf ich auch auf welche. Ich war in dieser Zeit beseelt davon, dass ich noch Bildung nachholen müsse und habe das Angebot der Sozialdemokratie damals, den zweiten Bildungsweg zu beschreiten, angenommen und habe Betriebs- und Volkswirtschaftslehre im Abendstudium studiert, mit Vorlesung fast jeden Abend nach der Arbeit. Das war eine sehr strapaziöse und spannende Zeit, weil ich habe tagsüber gearbeitet. Danach haben wir uns in einer Kneipe als Marx-Arbeitsgruppe getroffen, haben das Kapital studiert und danach ging es in die Vorlesung der Volkswirtschaft. Das Marx-Studium dazwischen war sehr wichtig, um anschließend den Dozenten kritisieren zu können und sich insofern auch intellektuell zu schärfen und weiterzubilden. Eines Tages rief dann einer aus dieser Gruppe mich an und fragte, ob ich bereit sei, mit ihm und anderen zusammen auf einer Betriebsratsliste zu kandidieren, eine linke oppositionelle Liste, weil die dort agierende IG Bergbau-Mehrheit überhaupt gar keine Arbeitnehmerpolitik betreibe und so weiter. Ich habe sofort Ja gesagt, denn ich war mittlerweile in einen Karriereweg gestoßen worden. Junger Supervisor mit 24 Jahren, ich hatte Leute unter mir, ich flog mit einer Aktentasche durch die Bundesrepublik und hatte Bilanzen zu analysieren bei irgendwelchen Firmen. Mir kam das alles sehr fremd vor, ich wollte raus. Das war Falschgeld für mich. Und so nahm ich sofort sein Angebot an und wir gründeten oder bauten eine Betriebsratsliste, die damals gegen die offizielle Gewerkschaftsliste kandidierte, als links-oppositionelle Liste. Und wir kriegten auf Anhieb die Mehrheit im Betrieb und stellten den Betriebsratsvorsitzenden. Ich wurde fortan freigestelltes Betriebsratsmitglied. Und das war eine große Chance, rauszukommen aus diesen Karriereanfängen. Es war so, dass ich in den 70er Jahren nicht ausschließlich Betriebsrat und Betriebsarbeit machte als Linker. Ich war gleichzeitig in Hamburg eingetreten in den Kommunistischen Bund. Ich war dann gleichzeitig stark aktiv in der Anti-Atom-Bewegung. Stichwort Brockdorf damals, Grunde, die harten militanten Auseinandersetzungen. Und als ich dann die Grüne Partei anfing zu bilden, war sie noch relativ rechtsbesetzt. Es waren Biologisten da, alte Nazis da, Herbert Gruhl aus der CDU saß neben Petra Kelly im Bundesvorstand. Man wusste nicht, ob dieses Modell Grüne, das an Attraktivität in der Gesellschaft gewann, ein rechtes Experiment werden könnte. Und da haben wir tatsächlich als linke Gruppe, wir nannten uns damals die Gruppe Z, entschieden, wir gehen in die Grünen, um dieses neue attraktive Bild in der Gesellschaft nach links zu verschieben, ohne dass man verheiratet ist mit dieser Partei oder diesem Verein. Also hatte eine gewisse Distanz zu den Grünen, weil ich etlichen rechten Grünen und Biologen nicht über den Weg traute. Andererseits wollten wir schon auch Verantwortung übernehmen, um aus diesem Projekt ein linkes Projekt in der Bundesrepublik zu machen. Und da wurde ich dann, ich finde, etwas reingelegt mit der Wahl zum Bundesvorsitzenden. Das war Anfang der 80er Jahre, 1980, 81. 1982 war dann die entscheidende Wahl, an der ich teilnahm und zu einem der drei gleichberechtigten Bundesvorsitzenden der Grünen gewählt wurde. Besprochen wurde das bei uns so, dass wir in dieser Grünen Partei, die wie gesagt an Attraktivität gewann in der Bevölkerung, einen Platz haben wollten, A, um sie nach links zu verschieben, B, um zu wissen, was da überhaupt stattfindet, um damit umgehen zu können. Zu diesem Zweck hieß es, wäre es ganz gut, wenn einer im Bundesvorstand säße von uns. Und ich habe mir noch 3-mal oder 10-mal garantieren lassen, wenn ich dafür kandidierte, müsste es so sein, dass ich da höchstens 1-mal im Monat hingehe zu irgendwelchen Sitzungen. Das wurde mir alles versprochen. Dass ich in Frage kam für die Kandidatur aus linker Sicht jetzt, lag daran, dass ich als Betriebsrat oder Anti-Atom-Bewegter auch Reden gehalten hatte vor Atomkraftwerken, es also zu einem kleinen Bekanntheitsgrad gebracht hatte. Und da etliche Strömungen in die Grünen hineinflossen jetzt, aus den sozialen Bewegungen, der Ökologiebewegung, der Friedensbewegung, Anti-Atom-Bewegung, kannte man mich zum Teil und ich hätte Aussichten gehabt, hieß es. Hatte ich ja dann auch. Dann habe ich gedacht, ich werde als Beisitzer gewählt und kam irgendwie hinein in die Vorsitzendenwahl. Es hieß irgendwie in aller Hektik, ich müsse mich jetzt vorstellen. Habe ich mich vorgestellt. Ich weiß noch, dass irgendjemand aus dem Saal sagte, er möchte noch mal darauf hinweisen, dass ich ein Kommunist sei. Und dann sollte ich dazu Stellung nehmen, bin nur ans Mikrofon gegangen und habe gesagt, ich dachte, die Epoche der innerparteilichen Zäsuren und Tribunale sei vorbei. Und da kriegte ich einen Riesenbeifall und wurde gewählt und war plötzlich Repräsentant der Grünen Partei, der ich gar nicht sein wollte eigentlich. Es war dann so, dass die Grünen mehrheitlich sich bereit erklärten und auch da nicht mehr umzustimmen waren, die Verhältnisse regierend zu verwalten. Das heißt mit 5-10% zu sagen, wir steigen in Regierung ein, weil meines Erachtens ein falsches Verständnis der Durchsetzung von Politik bestand und man sich jetzt zu Steigbügelhaltern, wenn man das so sagen will, dieser Nation machte. Deutschland war immerhin damals die drittstärkste Wirtschaftsmacht der Welt. Und sie zu regieren oder regieren zu verwalten, heißt immer, dass man das zu ihren Bedingungen macht. dass man ihre Wirtschaft voranbringen muss in der Welt, dass man ihre Expansion bedienen muss, dass man überhaupt die Reproduktionsverhältnisse des Kapitalismus in diesem Land stärken muss. Oder man ist weg vom Fenster. Und die Verteidigung oder die Akzeptanz der drittgrößten Wirtschaftsmacht in der Welt, sie zu vertreten, ihre Interessen zu vertreten, hatte sich so dominant durchgesetzt, dass das nun nicht mehr meine Partei war. Unser Interesse war, in Deutschland oder überhaupt im Westen zum ersten Mal sich zu erlauben, dass Widerstand, gesellschaftlicher Widerstand, auch sich ausdrücken darf als Opposition im Parlament. Und insofern es Rückkopplung gibt und man gemeinsam voranschreitet. Das war die vielleicht etwas naive Idee, worin ich mich vertan habe. Ich habe nicht erkannt, dass ganz viele Linke aus den 70er Jahren in den Grünen den letzten Zug sahen, auf den sie noch springen konnten, um ins System hineinzukommen. Also alle waren irgendwie in die Jahre gekommen, hatten bis dahin gekämpft, waren eher Aussätzige in der Gesellschaft und plötzlich kamen die Grünen und boten ihnen, ja, vom Stadtkämmerer über Bürgermeister bis hin zu Parlamentariern auf kommunaler, Landes- und Bundesebene, alles Mögliche an neuer Perspektive, an finanziellen Perspektiven auch an. Aber da spielt schon, also ich beschimpfe jetzt nicht die Medien, aber da spielen die Medien schon eine Rolle mit. Damals wurde es in den Medien so behandelt, dass immer, wenn man sagte, ich bin bereit, die Bundesrepublik Deutschland regieren zu verwalten, war man vernünftig. Ein vernünftiger Realpolitiker in den Medien. Ist auch heute. Wenn ich mir erlaubte zu sagen, nein, ich will Opposition bleiben, warum ist das nicht erlaubt? Es heißt doch immer, jeder wolle nur Karriere machen im Parlament. Und nun will ich nicht. Nun will ich Opposition bleiben. Und nun ist das eine noch größere Schande. Ich habe mich mit Thomas Ebermann nach der Wiedervereinigung und nach dem Ende unserer grünen Epoche dann entschieden, auf mehreren Ebenen gleichzeitig unsere politischen Erkenntnisse, Analysen an die Frau und den Mann zu bringen. Wir haben das im Vorwort des Buches Die Offenbarung der Propheten, ich nenne den Untertitel mit, über die Sanierung des Kapitalismus, die Verwandlung linker Theorie in Esoterik, Boxgesänge und Zivilgesellschaft, im Vorwort kurz angesprochen, haben gesagt, die beste Möglichkeit zur Erfassung der Wirklichkeit scheint uns im absichtsvollen Wechsel der Stilmittel zu liegen. Analyse, Erzählung, Satire. Wir haben dann tatsächlich verschiedene Wege gleichzeitig beschritten. Wir waren auf der Bühne als Satire-Duo. Wir haben dort unsere Dialoge, also satirisch-analytischen Dialoge gebracht, die sich mit der Wirklichkeit auseinandersetzen, indem sie allen einen Spiegel eigentlich vor Augen halten. Das waren ja immer Gespräche mit der Wirklichkeit. Man hat ein Buch genommen und sich dann mit dem auseinandergesetzt. Der eine musste das Buch original sprechen und der andere hat es auseinandergenommen. Dieser Satireweg hat begonnen damit, dass ich bei Analysen, wenn man Bücher liest, Artikel liest, für eigene Artikel bei Analysen Bücher konspektiert habe, mit Randglossen versehen habe. Und diese Randglossen, die wurden dann irgendwie, ohne dass ich das beabsichtigt hatte, zur persönlichen Auseinandersetzung mit dem Autoren. Ich habe zum Beispiel, sollte ich das Buch von Edzard Reuter, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, der damalige Daimler-Chef, sollte ich besprechen und lese, wie dieser Daimler-Chef immer mehr in Esoterik verfällt. Was sagt ihm der Dromedar-Nebel? Was sagen ihm die Malereien in den Höhlen von Lascaux? Und da habe ich daneben geschrieben, daran erinnere ich mich noch gut, Mensch, Edzard, verkauf doch lieber weiter Unimox nach Brasilien, statt dich im Dromedar-Nebel zu verlieren. Und daraus habe ich dann das erste Stück geschrieben. Ein Gespräch mit Edzard Reuter. Dann habe ich gleichzeitig in der Wirtschaftswoche einen Artikel gefunden. Da wurde Furtwang als die Stadt, die einzige deutsche Stadt ohne Arbeitslose, gelobt, wo wirtschaftlich alles 1A lief. Und wie aus dem Nichts schrieb der Autor, dass in Furtwangen zugleich die größte Selbstmordrate in Deutschland sei. Da läuft ein Satire förmlich um. Daraus habe ich auch ein Stück gemacht. Und wir sind beide eingeladen gewesen, eigentlich zu einer Lesung, die Offenbarung der Propheten, unser Buch, auf der Gegenuni in Münster. Da war ein Unistreik, der nicht nur Streik war, sondern wo die Studenten eine Gegenuni organisierten, mit eigenen Inhalten, Rednergäste einluden und mit ihnen über eine neue Welt diskutierten. Oder ja, die Kritik der Verhältnisse der Uni, aber auch insgesamt besprachen. Und da waren wir eingeladen mit unserem Buch Die Offenbarung der Propheten. Und im Zug habe ich dem Thomas Ebermann meine beiden Stücke, satirischen Stücke gezeigt. Und ob er sich vorstellen könne, dass wir sowas mal vortragen sollten. Und der war gleich begeistert. Und dann haben wir auf dieser Veranstaltung an der Universität diese beiden satirischen Stücke vorgetragen. Und die Leute waren begeistert. Da sind wir dabei geblieben, eine ganze Zeit, also 10 Jahre lang etwa. Die Wege sind da ein bisschen auseinandergegangen. Er hat mir Theater dann weitergemacht, während ich mehr Bücher geschrieben und Artikel geschrieben habe. Mein neuestes Buch heißt Europa zwischen Weltmacht und Zerfall. Und bin dann eher an Universitäten unterwegs mit der Kritik der ökonomischen Verhältnisse, der gesellschaftlichen Verhältnisse heute überhaupt. Mein eigener Antrieb, sich gegen den Lauf der Geschichte zu stellen, und nicht nur meiner, also ich bin auf den Veranstaltungen nicht allein, auch wenn manchmal 100 kommen oder 50 kommen oder auch nur 20 kommen, finde ich es spannend, mit ihnen gemeinsam zu diskutieren, wie man die Aufklärung heute betreiben kann, wie man sich vielleicht sogar organisiert, wie man die Plätze zurückgewinnt in den Städten, die von Rechten besetzt sind, wie man gegen den Hass auf Fremde, also eine gemeinsame Politik mit Flüchtlingen und anderen Migranten macht. Das alles zu besprechen, finde ich ganz spannend. Man darf sich nicht ganz täuschen, auch in grünen Zeiten sind wir zum Teil nur gewählt worden. Ich habe als grüner Bundesvorsitzender 12-Sekunden-Statements in der Tagesschau abgegeben, weil es hieß, sagen Sie mal, wollen Sie mitregieren, wir haben 12 Sekunden Zeit. In denen kann man auch nichts mehr erklären. Wir haben also insgesamt lange Zeit auch nicht mehr richtig viel erklärt. Insofern war es eine Befreiung für mich auch, mit der Parteipolitik aufzuhören und wieder eine Gegenentwicklung mitzugestalten, mit anderen Menschen selbstverständlich. Ich bin da, wie gesagt, nicht allein. Leiten lasse ich mich sehr gern von einem Zitat von Adorno, das ich ganz hervorragend finde. Er schreibt, es ist eine fast unmögliche Aufgabe, sich weder von der Macht der anderen noch von der eigenen Ohnmacht dumm machen zu lassen. Ein Urgestein der Grünen, das aber heute nicht mehr dabei ist. Rainer Trampert, Gründungsmitglied der Grünen und Vorstandssprecher in den 80er Jahren. Eine Sendung für die WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten von Cornelia Beul. Heute in einer Woche an dieser Stelle eine Frau, die ebenfalls bei den Grünen war, es aber nicht mehr ist. Die Schauspielerin Barbara Rütting, die 90 Jahre alt wird. Kommenden Sonntag 18.05 Uhr und 22.05 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.